skjøyter ned og dekker Jesus kvant. Han ruft med ingen annen nant, heuten uns vil an. Zünden med var kerzen hoch, kolinnen raus wird's warm. Es ist Herbst und die Zeit, der Winter nimmer weit. Die letzten Bäume Sonne strahlen, nur mal mit dir an und fahren. Herbst, es ist Herbst, bevor es das richtig merkst. Ist das Jahr vorbei an dir, das nächste steht schon vor der Tür. Der Sommer war so schön und es ist Herbst. Wir bunte Fahnen fliegen sie im Wind. Die Sonne langsam kraftlos wird, hinter Wolken oft verschwindet. Im Biergarten die Plätze frei bleiben, Kastanien liegen am Tisch. Bachkatzel ganz geschäftig sind, denn schon langsam wird's recht frisch. Dann ruft man enger aneinander, halten uns im Arm. War Kerzen hoch, von innen rauswärts warm. Es ist Herbst und die Zeit, der Winter nimmer weit. Die letzten Bäume Sonne strahlen, nur einmal mit dir an und fahren. Herbst, es ist Herbst, bevor es das richtig merkst. Ist das Jahr vorbei an dir, das nächste steht schon vor der. Dann